stolzes Herz hat aufgehört zu schlagen. Ein großer Geist ging in die Ewigkeit. Was er ertrug, musste nie ein Mensch ertragen. Sein Wirken überdauert unsere Zeit, unsere Zeit, unsere Zeit. Sein Wirken überdauert unsere Zeit. Rudolf Hess, Märtyrer für den Frieden. Rudolf Hess, Garant für die Nation. Wir werden dich immer ehren, egal was andere sagen oder tun. Es wird die Schande dieser Sieger bleiben, dass Hass und Rache nur ihr Tun bestimmt, dass sie mit Blut Geschichte schreiben, bei der nicht nur die Wahrheit Schaden nimmt, bei der nicht nur die Wahrheit Schaden nimmt. Rudolf Hess, Märtyrer für den Frieden. Rudolf Hess, Garant für die Nation. Wir werden dich immer ehren, egal was andere sagen oder tun. Ich will mich stumm vor seinem Grab verneigen, weil er unbehört zu seinem Worte stand. Wahrhaftigkeit und Treue waren ihm eigen. Er gab sein Leben für das Vaterland, das Vaterland, das Vaterland. Er gab sein Leben für das Vaterland. Rudolf Hess, Märtyrer für den Frieden. Rudolf Hess, Garant für die Nation. Wir werden dich immer ehren, egal was andere sagen oder tun. Rudolf Hess, Märtyrer für den Frieden. Rudolf Hess, Garant für die Nation. Wir werden dich immer ehren, egal was andere sagen oder tun. Rudolf Hess, Märtyrer für den Frieden. Rudolf Hess, Garant für die Nation. Wir werden dich immer ehren, egal was andere sagen oder tun. Wir werden dich immer ehren, egal was andere sagen oder tun.